Wie jede Verkäuferin träumte sie davon, ein Filmstar zu sein. Und ihr Leben war irreal wie ein Traum, den der Psychiater analysiert und zu den Akten legt. Oh,